alte Vogt von Manuel Schaltkammer, gelesen von eben jenem. Es fiel der Gaslaternen trüber Scheine, zwielicht brechend auf die Pflastersteine. Spärlich beleuchtet städtisch Gassen, lagen nächtig dunkel sie verlassen. Stöhnen, keuchen in der Dunkelheit, so leidenschaftlich sinnbefreit. Erste Tropfen fielen hernieder auf das halb zerrissene Mieder, bald Gerinnsel bildend auf ihrer beider, wie Gott sie schuf, umschlungenen Leiber. Tropfen, feucht und heiß, fielen pochend auf Asphalt und Haut. Nicht mehr lang, dann ward es laut. Regen brach sich jäher nieder auf der gierig tastenden Menschenglieder. Reißend Ströme flossen, schwangen noch mit letzter Wärme abendrot. Kein Gewahr von baldiger Not. Poch! Einzig zwei scheinen sich gefunden, zu verweilen hier schon seit Stunden, lange wartend, trotzend dem Verdruss, bis gefunden jenen Fluss, der führte sie zum Quell der Lieb. Wer fragt dir? Ein Prinz war es, ein Prinz und eine junge Maid. Doch wo Glück winkt, ist auch Leid. Poch, poch. Ein langer tiefer Graben, darüber hohe Mauern kalt, die umgeben des Vogtes Zitadelle alt. Im großen Saale drin, zur Mitte war's geschehen, dort, wo ward in frühen Jahren zu sehen, in Ermangelung manch Etikett, prunkvoll Fest und Wildbankett. Poch, poch, poch. Gezeichnet von schwerer Krankheit, übel Pein, liegt heut an diesem seinen Orte der Vogt in steter Nähe zum Apporte. Verbergend hinter giftig Trank und graues Tablett, dem pochen Schmerz die stete Qual am Sterbepett. Poch, poch, poch, poch. Was? Wer wagt zu stören mich? Verschwindet, noch bin ich nicht ganz erblindet. Adlatus her. Adlatus wer? Adlatus ist's, mein Vogt, vertraut. Adlatus, ja, natürlich, sprach der Vogt halblaut. Sprecht, Adlatus, mit eurem Antlitz gar so blass. Sprecht schnell und überbringt ihn den Erlass. Hoher Vogt, den treuen Adlatus missverstehen, er eilte von des Königs eigen Lehn, um zu überbringen jene Worte, die er fürchtet sind von übler Sorte. Redet nicht um heißen Brei, sprecht klar, vergesst das einerlei. Adlatus tat, wie war geheißen, ihm geschwind, verbeugte sich, begann zu sprechen, das Säuseln, das da trug der Wind. Hoher Vogt, ja weiser Vogt, es betrifft des Königs ersten Sohn, dem Prinzen selbst wir leisten frohn. Der hohe Adel bereits lacht über Martens Verbleib auf letzter Wacht. Gesehen er ward zuvor mit eurem, dem hohen Vogte, aller Teurem, nicht immer leicht, doch gutem Kind, dem lieblich Julchen Himmelind. Hört, mein Vogt, es wird gesprochen, geschehen ist's gestern wie vor Wochen. Vergnügt die beiden, die da lagen, wie schon an manch anderen Tagen. Hört, es ward gesungen selbst von des Seraphims himmlisch Chor in des Mesners eigen Ohr, wie sie lagen engem Schlungen nicht, im Dunkel wie auch gar im Licht, so ganz innig schienen, der Welt entrückt, am Hof sie gelten würden als verrückt. Adlatus, welch Gallimatias ihr da sprecht, unmöglich ich euch geben könnte recht, Julchen ist ein braves Kinde, so unschuldig und steht so milde zu dir, zu Pflänzlein, allem Leben. Ist es wahr, kann es das geben? Doch würden wahrig Lebenssinn Sünde, sei zu Diensten mir, verkünde. Schluss, aus, es ist entschieden. Julchen Himmelind, sei geschuldet es dem Frieden, gerufen du wirst zum Hochaltar, und ja, gleich auch willst du oder nicht, dies Wort du geben wirst vor Gott und Vater, zu bestimmen ist dir nicht. Schnell, rasch heiß ich, man soll sie trauen, dass alsbald beginnen mögen sie zu bauen, der so frisch vermählten hohes Haus. Groß in Makellosigkeit bedannt, würde ragen Turm auf Turme hoch und imposant. Täte trotzdem, Winde gleich dem stärksten Sturme, nichts wird fällen diesen Turme. Schluss beschwöre ich, Ende der Debatte. Gleich der Bande, der zu schließen ich als Vogt bemächtigt mir gestatte, geschiehe es in seinem Namen nur, der einzig gültig Bunde schwur. Bei meinem Titel auch, als wahrig Vater, der lieblich Julchen Himmelind, heiße mit der Allmacht, die verliehen mir ward als Vogt, hier mit euch zu Mann und Frau, frohlockt. Vermählt ihr seid, es ist vollbracht. Zu wünschen mir bleibt euch gute Nacht. Auf das ewig Glück sei euch beschieden. So der Vogt nun hat entschieden, euer Vater hat gesprochen. Zieht von dannen, sei's für Wochen, mehret euch und lebt fortan in Frieden. Doch seid gewahr, es ward von mir entschieden. Und weh zu brechen wagt das Worte, das gegeben mir an diesem Orte, entschieden durch des meinen Segen, ward euer Glück auf allen Wegen. Das war Der alte Vogt, gelesen von Manuel Schalker.